Yeah. Hier kommt der Knast-Rapper, Hass-Rapper, Ghetto-Präsident. Ich bin gegen diese Zecken resistent. Geh in Deckung, wenn ich bang. Ich bin wie ein Bösewicht aus einem Psycho-Thriller. Zieh das Koks schon vor dem Frühstück in der Riesenvilla. Trainingsjacke, 3 Streifen, AMG mit Breitreifen. Keine 2 Minuten, bis die Bullenschweine einreiten. Mike Tyson, Attitüde, Bargeld in der Waschmaschine. Koffer voller Dollarnoten, wenn ich kurz nach Bagdad fliege. Was für Saint-Tropez, ich chill im Stammcafé, Flats Green, Bundesliga News auf dem Kanapee. Ich war der erste Kanacke auf der Viva Couch. Und du wirst weggepustet wie der Shisha-Rauch. Es gibt keinen Feature-Tausch. Was denkst du, wer du bist? Ich bin hier der Ghetto-Bürgermeister, du nur der Tourist. Weil ich das Sagen habe, weil ich die Regeln mache. Küsst du meine Hand, Nutte, es ist Ehrensache. Crack-Dealer-Sound, dicker Eckspieler-Frau. Jeder weiß, wer ich bin. Auf dem Bild Titelblatt, CBO Summer aus. Jeder kennt mich und ein Obernazi-Großvater auch, yeah. Crack Dealer Sound, dicker Ex-Spieler Frau. Jeder weiß, wer ich bin. Auf dem Bild Titelblatt, CBO Summer aus. Jeder kennt mich und ein Obernazi-Großvater auch, yeah. Ihr denkt, ihr könnt mich stoppen? Ich hab das Crack in meinen Tennissocken. Kanacken-Sound aus deinen Handyboxen. Das ganze Schutzkett in dem Koffer verpackt. Und ich hol es ab am Potsdamer Platz. Ja, ich schieße auf Politiker, Minister, zielsicher. Bin der Attentäter, College-Jacke, Napa-Leder. Ich werf einen Blick in meinen Spiegel und ich grinse böse. Und diese Inzestsöhne reden über Mindestlöhne. Yeah, ich mach den Großstadt-Sound für den nächsten Pokerraub. Unterwelt, Oberhaupt. Merkel hängt mein Poster auf. Von Städten macht jetzt auf Getränkelieferant. Aber übermorgen lutscht er bei den Gangstern wieder Schwanz. Yeah, das ist der Lauf der Dinge. Mach dich aus dem Staub, verschwinde. Ich bin auf Koka, kann nicht schlafen und hab Augenringe. Ich bin schlecht gelaunt, doch die Finanzen sehen bestens aus. Grüß mal deine Frau, diese fette Sau. Crack Dealer Sound, dicker Ex-Spieler Frau. Jeder weiß, wer ich bin. Auf dem Bild Titelblatt, CBO Summer aus. Jeder kennt mich und ein Obernazi-Großvater auch, yeah. Crack Dealer Sound, dicker Ex-Spieler Frau. Jeder weiß, wer ich bin. Auf dem Bild Titelblatt, CBO Summer aus. Jeder kennt mich und ein Obernazi-Großvater auch, yeah.